Für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und dem Tag des leuchtenden Sterns wurde jüngst das ungarische Vorbereitungskomitee in Budapest und das Vorbereitungskomitee der Demokratischen Republik Kongo in Kinshasa gebildet. Die Vorbereitungskomitees beschlossen, zum Tag der Sonne und dem Tag des leuchtenden Sterns verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des edlen revolutionären Lebens und der unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zu organisieren. Und das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und dem Tag des leuchtenden Sterns wurde unlängst in Russland gebildet.